Erster, die ganze Gemeinschaft schrie laut, und das Volk klagte in dieser Nacht. Zweiter, alle Israeliten beschwerten sich bei Mose und Aaron, und die ganze Gemeinschaft rief ihnen zu, wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Dritter, warum bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch das Schwert sterben? Unsere Frauen und kleinen Kinder werden von Feinden gefangen werden. Wäre es nicht besser, wenn wir nach Ägypten zurückkehren würden? Vierter, sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Fünfter, da fielen Mose und Aaron vor der ganzen versammelten Gemeinschaft der Israeliten auf ihr Gesicht. Sechster, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die das Land mit erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Siebter, sie sagten zur ganzen Gemeinschaft der Israeliten, das Land, das wir durchquert und erkundet haben, ist ein sehr schönes Land. Achter, wenn der Herr uns wohlgesonnen ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, denn es ist ein Land, das von Milch und Honig voll ist. Neunter, lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und fürchtet euch nicht vor den Bewohnern des Landes, denn wir werden sie besiegen. Sie haben keinen Schutz mehr, während der Herr mit uns ist, fürchtet sie nicht. Zehnter, als die ganze Gemeinschaft sie steinigen wollte, erschien die Herrlichkeit des Herrn vor allen Israeliten am Offenbarungszelt. Elfter, der Herr sprach zu Mose, wie lange wird dieses Volk mich verachten und mir nicht glauben, obwohl ich so viele Zeichen unter ihnen getan habe? Zwölfter, ich will sie mit der Pest töten und sie vernichten, aber dich will ich zum Stammvater eines Volkes machen, das größer und zahlreicher ist als sie. Dreizehnter, da sprach Mose zum Herrn, aber die Ägypter werden es hören, denn du hast dieses Volk mit deiner großen Macht aus ihrer Mitte herausgeführt. Vierzehnter, sie werden es den Bewohnern dieses Landes erzählen. Sie haben gehört, dass du, Herr, mitten unter diesem Volk bist und dich ihnen persönlich gezeigt hast. Deine Wolke steht über ihnen, und du gehst tagsüber in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule vor ihnen her. Fünfzehnter, wenn du dieses Volk ganz tötest, werden die Völker, die von dir gehört haben, sagen, sechzehnter, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen versprochen hatte, tötete er sie in der Wüste. Siebzehnter, Mose sagte, zeige jetzt deine große Macht, Herr, wie du es versprochen hast, als du sagtest, achtzehnter, der Herr ist langsam zum Zorn und reich an Gnade. Er vergibt Sünden und Vergehen, aber er lässt die Schuld nicht ungestraft, sondern bestraft die Schuld der Väter an ihren Kindern bis zur dritten und vierten Generation. 19. Vergib doch die Sünde dieses Volkes wegen deiner großen Gnade, so wie du diesem Volk von Ägypten bis heute vergeben hast. 20. Der Herr antwortete, ich vergebe, wie du es erbeten hast. 21. Aber wirklich, so wahr ich lebe und so gewiss die ganze Erde von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt sein wird, 22. Alle Männer, die meine Herrlichkeit und alle Zeichen, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, gesehen und mich dennoch 10-mal auf die Probe gestellt und mir nicht gehorcht haben, 23. sollen das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern versprochen habe. Keiner von denen, die mich verachtet haben, soll es sehen. 24. Aber meinen Diener Kaleb, der einen anderen Geist gezeigt und mir ganz gehorcht hat, den will ich in das Land bringen, in das er gegangen war, und seine Nachkommen werden es bekommen. 25. Die Amalekiter und Kanaaniter wohnen in der Ebene. Morgen kehrt um und zieht in die Wüste, in Richtung des Schilfmeeres. 26. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, 27. Wie lange wird diese schlechte Gemeinschaft sich gegen mich beschweren? Ich habe das Murren der Israeliten gehört, das sie gegen mich geäußert haben. 28. Sag ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, genauso, wie ihr es laut vor mir ausgesprochen habt, will ich mit euch handeln. 29. In dieser Wüste werdet ihr sterben, alle, die gezählt wurden, von 20 Jahren an und darüber, die ihr euch gegen mich beschwert habt. 30. Keiner von euch soll in das Land kommen, das ich euch mit einem Eid als Wohnort versprochen hatte, außer Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. 31. Eure kleinen Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie würden von Feinden gefangen werden, die werde ich hineinbringen, damit sie das Land kennenlernen, das ihr verachtet habt. 32. Ihr selbst aber werdet in dieser Wüste sterben. 33. Eure Söhne aber sollen 40 Jahre lang in der Wüste ihre Herden weiden und so für eure Untreue büßen, bis der letzte von euch in der Wüste gestorben ist. 34. Entsprechend den 40 Tagen, in denen ihr das Land erkundet habt, jeder Tag zählt als ein Jahr, sollt ihr 40 Jahre lang für eure Sünden büßen, damit ihr wisst, was es bedeutet, wenn ich meine Hilfe entziehe. 35. Ich, der Herr, habe es gesagt, wirklich, so will ich mit dieser ganzen schlechten Gemeinschaft handeln, die sich gegen mich verbündet hat, in dieser Wüste sollen sie vernichtet werden und dort sterben. 36. Die Männer aber, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden, und die nach ihrer Rückkehr die ganze Gemeinschaft dazu gebracht hatten, sich zu beschweren, indem sie schlechte Berichte über das Land gaben, 37. Diese Männer, die schlechte Berichte über das Land gegeben hatten, starben dort plötzlich vor dem Herrn. 38. Nur Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, blieben von den Männern am Leben, die das Land erkunden sollten. 39. Als Mose allen Israeliten diese Worte erzählte, wurde das Volk sehr traurig. 40. Am nächsten Morgen zogen sie früh auf den Berg und sagten, wir sind bereit, in das Gebiet zu ziehen, von dem der Herr gesprochen hat, denn wir haben gesündigt. 41. Mose aber antwortete, warum wollt ihr den Befehl des Herrn missachten? Das wird nicht erfolgreich sein. 42. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht bei euch, sonst werdet ihr von euren Feinden besiegt werden und fliehen müssen. 43. Denn die Amalekiter und Kanaaniter stehen euch dort gegenüber, und ihr werdet durch das Schwert sterben. Nachdem ihr euch vom Herrn abgewandt habt, wird der Herr nicht mit euch sein. 44. Sie bestanden aber hartnäckig darauf, auf den Berg zu ziehen, die Lade mit dem Gesetz des Herrn und Mose blieben jedoch im Lager. 45. Da kamen die Amalekiter und Kanaaniter, die auf diesem Berg wohnten, herab und besiegten und zerstreuten sie bis Horma.